Cartoon 11 Ahau nach dem neuen Kalender von Valladolid 1752. 1824 bis 1848. 1824. Yucatans neue Verfassung nach der Unabhängigkeit. Föderation mit Mexiko. Die Eingeborenen, denen das Tragen von Waffen verboten gewesen war, als freie Bürger der Republik zum Kriegsdienst herangezogen. 1835. López de Santa Anna macht Mexiko zum zentralistischen Staat, Yucatán als Departement der Regierung in Mexiko unterstellt. 1838. Santiago Imán, Hauptmann der yucatekischen Staatsmiliz, beginnt in Tizimín eine Revolte gegen die mexikanische Zentralregierung. Rekrutiert zu seiner Unterstützung Maya und lässt verbreiten, in einem mit ihrer Hilfe von den Mexikanern befreiten Yucatán würden ihre kirchlichen Obventiones abgeschafft, die staatlichen Contribuciones zumindest stark reduziert und ausreichend Land für sie käme zur Verteilung. Der Zulauf ist stark. Imán schlägt mit den Maya die mexikanischen Truppen und daraufhin erhebt sich das ganze Land. 2 Jahre später sind die Mexikaner vertrieben. Yucatán erklärt seine Unabhängigkeit als souveräne Nation. 1841. Yucatán gibt sich eine eigene Verfassung. Gouverneur wird Santiago Méndez, Vizegouverneur Miguel Barbachano. Santiago Imán erhält Beförderung und Orden. Für die Indianer erlässt Barbachano ganz im Sinn der Hacendados ein Reglamentario de los Servientes. 1842-43, militärische Expedition Santa Anas gegen Yucatán. Dekrete unter Barbachano. August 1842. Artikel 1. Jeder Yucateke, der sich der Verteidigung unseres Staates anschließt, erwirbt den Anspruch auf eine Viertellegua Land aus den Terrenos Baldios des Staates. März 1843. Jeder Bürger, gleich welcher Klasse, hat die volle und uneingeschränkte Freiheit, Verbände von Freischärlern bis zu 500 Mann zu bilden. Mit dem Ziel, den Feinden ihre Schiffe, Magazine, Lager, Waffen, Munition und Vorräte an Proviant durch Feuer zu vernichten. Häuser und Siedlungen, in denen sie leben, zu zerstören und zu verwüsten, Brunnen zuzuschütten, die Straßen zu unterminieren, durch Barrikaden abzuriegeln. Pflanzungen, Wälder und Haine in der Nachbarschaft des Feindes niederzubrennen und zu zerstören. April 1843. Um den edlen Absichten jener Eingeborenen Genüge zu tun, die mit brennendstem Patriotismus danach trachten, zum Kreis der würdigen Verteidiger des Staates zu zählen, werden sie von der Zahlung aller religiösen und zivilen Abgaben entbunden. Über 10.000 Maya folgen den Aufrufen Barbachanos. Die mexikanischen Truppen kapitulieren. Santa Anna akzeptiert Yucatans Bedingungen für die Wiedervereinigung mit Mexiko. Die Presse: Edle Söhne der Tutulxiu und der Kokom, ihr seid die treuen Kinder und Verteidiger des Vaterlandes. Und das Vaterland wird es euch ebenso vergelten. In der Endphase des Kampfes um die Unabhängigkeit Yucatans zeichnete sich unter den Maya der Bataillonsführer Cecilio Chi mit seinen Leuten aus. 1843. Die Aufzeichnungen im Buch des Chilambalam von Chumayel schließen mit einer Prophezeiung, das Jahr 1843 und den folgenden Cartoon 9 Ahau betreffend. Gerechtigkeit wird hergestellt werden, die Errichtung der Würde des Christenglaubens, das dann wird der 9 Ahau Cartoon. 5 Jahre noch werden vorübergehen, wenn Sie ganz meinem Wort folgen, das euch erreichen wird zur Zeit der Herabsetzung des Tributs. Enden werden damit die Zahlungen für die Kriege der Aufstände unserer Väter. Viel zu viele Eingeborene waren zur Verteidigung des Landes herbeigeeilt und alle hatten einen Anspruch auf Land des Staates erworben. Es war ein Problem und wurde zunächst einmal aufgeschoben. Im selben Jahr noch hebt Santa Anna per Dekret die Abmachungen mit Yucatán wieder auf. 1845. Yucatán trennt sich ein zweites Mal von Mexiko. 1846. Krieg zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Santa Anna verspricht Yucatán die Wiedereinsetzung der Rechte von 1843 und die Rückkehr zur Föderation von 1824. Wiedervereinigung von Yucatan und Mexiko. Campeche, als Hafen von der US-Flotte bedroht, erklärt unter Santiago Méndez die Neutralität Yucatans. Barbachano in Mérida durch Campeches Truppen in Bedrängnis gebracht. Militärische Auseinandersetzungen zwischen Méndistas und Barbachanistas.